unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Pfarrerstöchter unter Geheimnisse der Bibel. Meine Schwester Johanna Haberer ist bei mir, Theologin, ich selber bin Journalistin, Sabine Rückert. Und heute geht es, weil wir ja die Passionszeit und die gesamte Osteranlaufzeit schon bis in den Februar vorverlegt haben, damit wir überhaupt mit diesem Stoff durchkommen bis Ostern. Heute geht es um den sogenannten Einzug in Jerusalem. Was hat es mit dem Einzug in Jerusalem auf sich, Johanna? Ich habe eine Gegenfrage. Es ist die Geschichte, wie Jesus auf dem Esel reitend in Jerusalem einzieht. Markiert den Anfang der Passionsgeschichte. Mhm. Er reitet nach Jerusalem ein, wird aber Jerusalem nicht mehr verlassen, jedenfalls so nicht lebend. Naja, vielleicht, also er geht schon nochmal raus und übernachtet dann draußen, aber letztlich wird er nicht mehr zurück in seine Heimat kehren. Das ist der Anfang des Endes. Also das ist die Endphase wird durch diesen Einzug in Jerusalem eingeläutet. Ja. Jetzt kannst du mir vielleicht mal erzählen, welche Rolle der Text vom Einzug in Jerusalem im Kirchenjahr spielt. Palmsonntag. Es wird gelesen am Palmsonntag? Ja. Und wird gelesen? An Weihnachten. Am ersten Advent. Stimmt. Also das ist der einzige Text. Du hast recht. Der einzige biblische Text, der zweimal im Kirchenjahr gelesen wird und auch gepredigt wird. Ja. Weißt du, ich erinnere mich an das Lied unseres großen Vorfahrens Friedrich Rückert. Dein König kommt in niedern Hüllen, ihn trägt der lastbaren Eselin Füllen. Empfang ihn froh, Jerusalem. Genau. Ja, Es ist also, ich weiß nicht, ob das dein Vorfahr ist, meiner ist er, glaube ich, nicht. Aber ja, wenn es meiner ist, dann ist es auch deiner. Jetzt lass mir doch den Glauben. Friedrich Rückert. Du glaubst ja an Gott, ich glaube an Friedrich Rückert. Erwiesenermaßen. Das ist ja noch verrückter. Was du glaubst, ist noch verrückter als das, was ich glaube. Der ist erwiesenermaßen kein Vorfahr von uns. Besser gesagt, wir haben aufgehört, Ahnenforschung zu betreiben, als absehbar wurde, dass es kein Vorfahr von uns ist. Also du behauptest es nach wie vor. Gut, aber es ist der einzige Text, der zweimal im Kirchenjahr gelesen wird. Mhm. Das ist ja die sogenannte Perikopenordnung, nennt man das. Das ist, dass für jeden Sonntag sind bestimmte Texte der Lesung vorgesehen. Mhm. Alttestamentliche Texte, Brieftexte, Episteltexte heißen die und Evangeliumstexte. Mhm. Und dieser Evangeliumstext wird zweimal im Jahr gelesen. Und zwar, jetzt sag mal warum. Warum wird dieser Text zweimal im Jahr gelesen? Ach, ich bin hier jetzt in der Schulstunde gelandet, das sehe ich schon kommen. Ich kann es mir denken. Mhm. Einmal natürlich, weil er wie bereits behauptet von mir, die Passionszeit einläutet. Und ein anderes Mal, weil er im Advent steht, nicht? Advent, Ankunft, da ist immer ein Bild, wo jemand mit dem Esel reinreitet, immer ganz günstig. Am Anfang und am Ende der Jesusgeschichte steht der. Mhm. Der steht einmal Warten auf den König. Ja, also Advent, habe ich schon einmal gehabt. Ja, genau. Es ist sozusagen eine Rahmengeschichte. Der Anfang der Geburt des Kindes, der Anfang des Lebens und der Ende des Lebens steht unter diesem Bild des einreitenden Königs. Mhm. So, und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie ist das Szenario? Der Jesus schickt seine Jünger zu einem Hof. Wollen wir es uns anhören? Das wäre vielleicht ganz gut, dann muss ich es nicht erzählen. Genau, dann hören wir es uns jetzt erstmal an. Welche Version willst du denn? Ja, ich habe gedacht, wir hören es uns mal an in der Fassung von Matthäus. Ja, das ist gut. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Unsere Producerin Frieda hat uns gerade gefragt, warum wir eigentlich die Beweinung Jerusalems vor dieser Szene des Einzugs nach Jerusalem gebracht haben hier in unserem Podcast, warum das nicht erst jetzt kommt. Was sagen wir darauf? Ja, die Beweinung Jerusalems ist ja in den jeweiligen Evangelien auch an unterschiedlichen Stellen, auch davor und danach. Also genau. Das heißt, das hat auch in der Chronologie der Abläufe mit der Passionsgeschichte eher nichts zu tun. Nichts zu tun. Sondern es geht da um das Verhältnis zu dieser Stadt. Und es geht tatsächlich um die Frage nach Gericht. Ja. Deswegen haben wir das wann anders. Jetzt aber, wenn wir jetzt sozusagen anheben, die Passionsgeschichte zu erzählen, dann geht die in unserem Kirchenjahr im engeren Sinn im Palmsonntag los. Im weiteren Sinn geht sie los nach dem Faschingsdienstag. Mit dem Aschermittwoch gibt es die 7 Wochen Fasten. Übrigens, Adventszeit ist ja in der alten Kirche auch Fastenzeit. Also die Geschichte vom Esel, vom Jesus, der da einzieht, ist zweimal am Beginn einer Fastenzeit auch. Also eine Weggeschichte. Wir erzählen sie, weil jetzt geht sozusagen die ganze Passionsgeschichte von dem Jesus los. Und Tempelaustreibung ist, wie gesagt, beim Johannes ganz am Anfang. Also das ist sozusagen das theologische Statement, ist das Ende des Tempels ist gekommen. Ja, also die Beweinung Jerusalems und die Tempelaustreibung. Manche tun die in die Passionsgeschichte rein, da gehört sie aber eigentlich nicht hin. Ja. Sondern eigenes Thema, Jesu Verhältnis. Eigenes Thema. Jesu Verhältnis zum Tempel, Jesu Verhältnis zu Jerusalem. So, jetzt aber gehen wir nach Betfage. Feigenhausen heißt es eigentlich. Mhm. Also Haus der unreifen Feigen heißt es eigentlich. Was waren die da ausgebreitet und sollten weiterreifen? Das ist ein Ort, der ist etwa, ich sage mal, 950 Meter von dem Eingang zu Jerusalem entfernt. Das ist also sozusagen eine Wegstrecke, die ein frommer Jude am Sabbat gehen darf. Also der darf keinen ganzen Kilometer gehen. Und Betfage ist etwa so weit davon entfernt. Ich bin diesen Weg oft gegangen, als ich noch auf dem Ölberg gewohnt habe. Ist am Ölberg des Betfage. Heute ist da ein Franziskanerkloster oben. Und da kannst du dann hinunterschauen und dann läufst du hinunter ins Kidrontal und dann läufst du wieder hoch. Und dann muss man sich vorstellen, man steht am Ölberg und sieht dann diese jerusalemische Mauer. Man sieht auf die großen Moscheen auf dem ehemaligen Tempelberg. Die glänzen da in der Sonne, die Al-Aqsa mit ihrem goldenen Dach. Und dann ist daneben in der Mauer ein Tor und dieses Tor ist zugemauert. Und das ist das sogenannte goldene Tor, auf das die Juden warten und die Christen auch, dass Jesus, wenn er wiederkommt, da durchreitet. Also Juden warten sicher nicht auf Jesus. Die warten auf den Messias. Auf den Messias. Ja. Die schauen mal, ob es wirklich Jesus ist. Ja, es ist aber eine ganz interessante Konstellation. Ja, also beide warten auf jeden Fall. Ja. Beide warten und man weiß auch nicht, also auch die Muslimen sind sich nicht ganz sicher, ob nicht auch der Mohammed wiederkommt oder wie auch immer. Jedenfalls sind die ganzen Gräber, also wer was auf sich hält und Geld hat oder als Soldat im Krieg für Israel gekämpft hat und gefallen ist, die sind alle auf diesen Ölberggräbern begraben. Und an der Mauer sind die muslimischen Gräber. Also wenn dann der Messias kommt, dann werden die Toten auch verstehen und dann wollen sie zu den Ersten gehören. Aha. Deswegen. So also wie an der Supermarktkasse. Das ist wie beim Ausverkauf. Sind die, genau. Und dieses Tor, das goldene Tor, war offen. Mhm. Das ist dann erst, glaube ich, unter den Muslimen, unter den Osmanen zugemauert worden, die ja den Jesus zwar als Propheten, aber nicht als den Messias sehen. So, und jetzt schickt er seine Jünger nach Betfage, nach Feigenhausen. Ja, warum? Weil da ein Esel ist. Ich kann mir doch vorstellen, dass es in Jerusalem sehr viele Esel gegeben hat. Ja. Da hatte doch jeder irgendwo einen Esel. Ja. Aber warum sollte das jetzt in Betfage der Esel sein? War wahrscheinlich mit dem Wirt ausgemacht, ehrlich gestanden. Ja, also nein, also die Schrift sagt darüber nichts, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es eine Prophezeiung gibt. Mhm. Und diese Prophezeiung, der kommt Jesus nach, mhm, oder das Leben Jesu wird auf diese Prophezeiung hingedeutet. Ja, du kannst nämlich, ist der Psalm. Na, du kannst beim Sacharja, beim Propheten Sacharja, kannst du im 9. Kapitel nachlesen: Juble laut, mhm, Jerusalem, Tochter Zion, mhm, heißt bei es. Bei Jesaja steht es auch. Ja. Sagt meine Bibel hier. Jesaja 62. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und er reitet auf einer Eselin, auf dem Füllen einer Eselin. So. Mhm. Ich sag dir jetzt mal, worüber die Exegeten sich Gedanken machen. Ja. Die machen sich Gedanken, war es eine Eselin oder war es ein männlicher Esel? Das sind ja schwerwiegende Probleme. War es eine Eselin mit einem kleinen Esel oder war es nur ein kleiner Esel, auf dem der Jesus da geritten ist? Ja, aber der kleine Esel wäre doch unter ihm zusammengebrochen. Oder waren es zwei? Ich glaube, es war eine Eselin und da rannte ein kleiner Esel hinterher. Also ich sage dir, darüber können sich Exegeten Gedanken machen und sehr zerstreiten. Mhm. Also ich bin auch dafür, es war eine weibliche Eselin. Angeblich hat auf ihr noch nie jemand gesessen. Mhm. Und dann läuft ein kleines Füllen hinterher. Ja, genau. Ja, so auch ein weibliches sein. Oder ein männliches, auch darüber machen sich die Exegeten Gedanken. Wahnsinn. Ja, aber der Esel ist auf jeden Fall das Symbol für den Friedensfürsten, der einreitet. Mhm. Ich meine, alle sind damals auf Eseln geritten. Mhm. Das war das ganz Normale neben dem Ochsen. Die Römer auch, die sind doch auf Pferden geritten, oder? Römer sind auf Pferden geritten. Ja, aber unsere kleinen aber Israeliten, unsere Israeliten sind auf den Eseln rumgegurkt. Sind auf den Eseln rumgegurkt und auf Mauleseln. Das waren eigentlich die Stärkeren. Ja. Also auch die Könige sind eher auf Mauleseln geritten. Mhm. Das sind ja Riesentiere, die Maulesel. Ja. Mulis. Die können auch richtig einen starken Mann tragen. Eine Kreuzung zwischen Pferd und Esel. Genau. Und das war das normale Reittier, weil, wie gesagt, die Pferde, die kamen erst über die Römer. Und Kamele hatte man praktisch da auch nicht. Ja, aber Römer waren ja da. Die Römer waren da. Und dann hat vielleicht noch der Herodes und ein paar Soldaten Pferde geritten. Mhm. Aber das Pferd war das Reittier des Besatzers. Mhm. Und der Jesus reitet ein im Schwall der Propheten, die sagen, es kommt der Friedensfürst und er reitet auf einer Eselin. Ja. In diesen Ruf der Propheten hinein reitet der da rein. Mhm. Dann ist auch die Frage noch, wer erwartet den eigentlich und wer jubelt da eigentlich? Ja, wer ist denn da? Jubelperser. Wer ist denn das? Wer ist es dann? Ja. Also es gibt verschiedene Varianten. Also in einem jubeln nur seine Jünger und im anderen jubeln die Massen und im anderen jubeln die Jerusalemer, also die Jerusalemer selber jubeln. Hier steht, ja, jetzt bei Matthäus, ja, als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufruhr. Ja. Und man fragte, wer ist das? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. So. Und also, hier bei Markus steht, und er zog nach Jerusalem hinein in den Tempel, und nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am Abend mit den 12 nach Betanien hinaus. Aber warte, hier steht vorneweg steht da. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden. Und den banden sie los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen, wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben ihm zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich drauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus. Andere rissen auf den Feldern die Zweige von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen, Hosianna, gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosianna in der Höhe. Also ziemlich wichtig ist, wer jubelt. Mhm. Die mit ihm da reinziehen. Mhm. Also musst du dir vorstellen, wieder Pilgersituation. Mhm. Wir haben wieder Passa. Mhm. Wieder pilgern die ist Leute. Ist eh schon dahin. Voll. Es ist eh schon voll. So, und dann hast du die eingeborenen Jerusalemer. Mhm. Und dann hast du die Leute, die von außen kommen. Mhm. Und vermutlich haben sehr viele aus Galiläa den Jesus gekannt. Mhm. Und man kann sich so vorstellen, dass die einen da einziehen, also die Leute aus Galiläa, die Pilger sind, die kennen den Jesus, der steigt. Der hat schon seine Fans dabei. Und die ziehen ein und riefen, Herr, hilf. Osanna heißt Herr, hilf. Ja. Retter, komm. Ja. Ja. Und die rufen das und das ist ein Zeichen, dass man sich unterwirft, ein König, dass man seine Kleider auf den Weg legt. Und die anderen, die in Jerusalem sind, die Großstädter, wenn man so will, die fragen, wer ist denn das? Wer ist denn das? Insofern kann man da von vornherein schon in der Gruppe derer, die da einziehen und die schon da sind, unterschiedliche Stimmungen wahrnehmen. Mhm. Ich glaube, das sollte man sich zur Kenntnis nehmen. Weißt du, was mir auffällt, Johanna? Der Palmsonntag ist ja der 13. April, auch wenn wir jetzt noch im Februar sind, als wir das aufnehmen, ist der 13. April. Wird der Palmsonntag sein. Und interessanterweise, es heißt ja Palmsonntag, hier aber weder bei Markus noch bei Matthäus, wo es die beiden Szenen gibt, ist irgendwo von einer Palme die Rede. Es wird von Zweigen geredet, die man von den Büschen reißt. Genau. Ja, aber und eigentlich, kann ja auch sonst wenn du dort sein. Läufst, siehst du auch keine Palmen. Das könnten also jegliche andere sein, aber man hat natürlich in dieser orientalischen Sicht der Dinge, das hat man mit Palmen verbunden, auch in der Weitererzählung. Aber worauf du auch noch als Hinweistext gehen kannst, ist, kannst du dich erinnern, ganz am Anfang, vor 6 Jahren oder wann auch immer, haben wir mal über den Jakob erzählt. Und wir haben erzählt, dass er all seinen Kindern einen Segen gibt. Ja. Jedem seiner Söhne, jedem dieser Völker Israels oder Stämme Israels wird ein Segen von Jakob gesagt. Diese 12 Stämme, da bekommt vom Jakob am Ende, als der stirbt, jeder seiner Söhne einen bestimmten Segen zugesprochen. Stimmt, die haben wir damals auch vorgelesen. Genau. Die waren zum Teil so eine Art Flüche auch. Ja. Ruben und so, der hatte ganz schlechte Karten. Wo wir uns gedacht haben, schöner Segen, hoffentlich gibt uns niemand sowas mit. Genau, über den Stamm Juda gibt es dann den Text, den Segen, der heißt, nie weicht das Zepter von Juda. Der David ist ja auch und der Salomo aus Juda. Mhm. Nie weicht das Zepter von Juda, der Führerstab von seinen Füßen, bis sein Herrscher kommt und ihm gebührt der Gehorsam der Völker. Er bindet an den Weinstock, das ist immer ein Bild für Israel, er bindet an den Weinstock seinen Esel, an die Rebe das Füllen seiner Eselin. Also, da hast du ja auch 2 Tiere. Und da wird dem Stamm Juda zugesprochen, dass eben künftige Herrscher aus ihm kommen müssen. Dann weißt du ja wieder, Bethlehem wird der Verheißung, geboren. Verheißung, Verheißung. Ja, du kannst diesen Reigen von Verheißungen, die werden alle auf den Jesus zugedeutet. Und er zieht dann ein und das Zeichen ist halt, das ist ein friedlicher König. Das ist ganz klar. Es ist auf jeden Fall keiner, der eine Waffe dabei hat, keiner, der auf einem beschlagenen Pferd reitet, der reitet durch diese goldene Pforte ein und erhebt damit den Anspruch einer Liederschaft. Aber welche Art von Herrscher das ist, das sagt eigentlich das gesamte Ensemble aus, weil er nämlich mit diesem Esel kommt. Ja. Ich bin ja Fan von Karl Ove Knausgard und da habe ich aus dem Buch Der Morgenstern, über das wir hier schon gesprochen haben, wo also die Zerstörung der Welt ganz leise beginnt und der Untergang der Welt mit vielen Horrorelementen und Hexenwerk beginnt, da gibt es ja auch immer wieder so theologische Betrachtungen, während da die Welt ganz leise aus den Fugen. Sind eigentlich die schönsten Stellen bei dir. Sind die schönsten Stellen, finde ich nicht, aber in dem ganzen es sind immerhin schöne Stellen. Es gibt ja jetzt eine Fortsetzung, wo dieselbe Geschichte wiedererzählt wird aus anderer Perspektive, die heißt Das Dritte Königreich. Jetzt bin ich gespannt, wie die Geschichte mal weitergeht, denn er hat jetzt quasi nochmal das Gleiche geschrieben, nur aus der Perspektive der anderer Protagonisten. Also der Morgenstern besteht schon aus der Perspektive unterschiedlichster Protagonisten. Ja, aber das Dritte Königreich nochmal aus der Perspektive weiterer. Nochmal weiterer. Ja, weiterer und dort vernachlässigter Protagonisten. Also, aber jetzt weg davon, hin zum Text und da steht eben wieder eine Abhandlung über Jesus und das passt ganz gut hierher. Und deswegen wollte ich daraus aus dem Morgenstern 1,5 Seiten vorlesen. Jesus war ein Eigenbrötler gewesen. Er wies alle dafür typischen Charakterzüge auf, distanzierte sich von seiner Mutter und seinem Bruder, wollte nichts von ihnen wissen, Die Jünger, die er um sich versammelte, waren kein Ersatz für die Familie. Die Beziehung kannte nur eine Richtung. Jesus sprach und die Jünger lauschten. Jesus diktierte und die Jünger gehorchten. Wochen in der Wüste, eindeutige Todessehnsucht. Was hatte er in den 30 Jahren getan, bevor er als Erlöser auftrat? Erfand er sich damals neu? Wurde er deshalb plötzlich sichtbar? Aus welchem Dasein und aus welchem Leben? Zu den Dingen, über die ich in diesem Sommer am meisten nachgedacht hatte, gehörte die Frage, ob die Religion, also das Christentum, in erster Linie ein soziales Phänomen war oder ob sie sich vor allem vom Sozialen wegbewegte. Die Lehre Jesu war ja sozial, die andere Wange hinzuhalten und sich um Kranke und Schwache zu kümmern. Gleichwertigkeit war leicht zu behaupten und viele behaupteten sie, aber ihre volle Bedeutung war fast schon unmenschlich. Jean Genet schrieb einmal in einem Essay über Rembrandt, in dem er scheinbar unmotiviert eine Situation in einem Zugabteil skizzierte, wo auf der gegenüberliegenden Bank ein widerwärtiger Mann saß, und daraufhin gelangte Genet zu einer plötzlichen und erschütternden Erkenntnis durch die Frage, soll er genauso viel wert sein wie ich? Die Idioten, Lügner, Mörder, Vergewaltiger, Pädophilen genauso viel wert wie ich? Ja und noch einmal ja. Es war das Soziale am Christentum, worüber Nietzsche spottete und das er brutal entlarvte. Durch das Christentum fanden die Schwachen einen Weg, die Starken zu unterjochen. Das Schwache wurde das Starke und das Schlechte das Gute und das Kranke wurde das Gesunde. Die Moral begrenzt, unterdrückt und hindert. Keine richtige Entfaltung, keine richtige Freiheit, keine richtige Größe ist in der Tyrannei der Schwachen möglich. Andererseits konnte man Nietzsche nicht lesen, ohne zu berücksichtigen, dass er selber ein Verlierer war, schwach und einsam. Und dass alles, was er über den Willen, über die Macht und über den Starken schrieb, eine Kompensation für seine eigene Unzulänglichkeit war. Das entwertete seine Gedanken nicht, denn Nietzsche war zweifellos einer der größten Denker seit der Antike. Die Freiheit in seinen Gedanken und die Kraft darin waren unübertroffen. Aber sie waren genau das, Gedanken. Jesu Gedanken veränderten die Welt. Nietzsches Gedanken veränderten nur die Gedanken. Und Jesus war nicht schwach. Eine unerhörte Kraft schimmert in den Evangelien durch, obwohl sie so lange nach seinem Tod geschrieben worden sind. Du hast ja auch diesen Lieblingsfilm, diesen Jesus Christ Superstar. Ja, der, also da nicht kommt mein ja, Lieblingsfilm, aber einer. Ja. Da kommen ja diese Szenen alle vor. Und da gibt es ja auch diesen... Das ist übrigens eine echte Empfehlung, die ich hier mal aussprechen möchte. Schaut euch mal den Film Jesus Christ Superstar an. Leider ein... Ich finde, dass der Jesus ein bisschen dünn ist da. Na, ist Geschmackssache. Aber ist ein unglaublich witziger und toller und mit toller Musik. Also ein tolles Musical. Das ist der Wepper, gell? Der Wepper. Andrew Lloyd Wepper hat das geschrieben. Hat das in den geschrieben. 70er Jahren, als wir Kinder waren. Ja. Und da gibt es dann einen kleinen Dialog zwischen dem Jesus und dem Kaiphas. Ja. Der dann sagt, und was ist, wenn die Menschen alle schweigen, sagt der Kaiphas, glaube ich, zu dem Jesus. Ja. Und the rocks and stones themselves will start to sing. Wenn diese Menschen schweigen, werden die Steine schreien. Ja. Genau. Also wo auch diese Kraft dieser Botschaft, dieses Zentrum, das ja im Christentum ganz oft bis auf heute verdunkelt ist, dass dieses Paradox einer Macht durch Ohnmacht, aber nicht durch Schwäche. Das ist was anderes. Sondern Macht dadurch, dass man keine Macht für sich beansprucht. Also ich denke auch, dass das Bild von Weihnachten, das symbolisiert ja auch diese unglaubliche Macht, die ein kleines Kind ausstrahlt. Oh ja. Das weiß jeder Mensch, der Eltern geworden ist, weiß, was für eine wahnsinnige Macht. Keinen größeren Kaiser als den in der Wiege. Das macht gar nichts, außer dass es lebt und dass es Fürsorge braucht und dass es die Zukunft. Und dass es laut ist. Signalisiert und dass es laut ist. Also das heißt, dieses Paradox, und man liebt es auch noch dazu, also dass dieses Paradox von Ohnmacht und Macht, dass das im Christentum sehr schön zusammengedacht ist. Und das signalisiert auch diesen Esel. Zumindest die Idee, dass es eine alternative Macht gibt. Das treibt ja die Propheten um, das treibt die Juden um bis heute. Deswegen sind sie auch über ihren eigenen Krieg, den sie zurzeit führen, so unglaublich erschrocken. Weil das nicht die Art von Macht ist, die sie in ihrer Tradition eigentlich nachvollziehen. Mhm. Und nicht die Art von Macht ist, die das Christentum weiter befördert hat. Mhm. Aber in der Tat, vielleicht dürfen auch Menschen, die von dieser Art von Macht getrieben sind, keine Völkerlenker werden. Vielleicht müssen die immer in der Opposition sitzen oder müssen immer alternative Lebensformen aufbauen, mhm. wie das die Klöster waren, wo die Menschen versucht haben, einfach ohne Macht oder ohne fast den Versuch gemacht haben, ohne Macht, na, auf jeden Fall menschliche ohne, Strukturen zusammenzubauen. Ohne militärische und ohne politische ja. Macht. Also ja, genau. Du hast ja als Prediger, hast du ja eine mit der Stimme und den Gedanken, die du verbreitest, eine unvorstellbare Macht. Ja. Und die Macht des Christentums ist ja viel größer als die von irgendwelchen Kaisern in Rom. Also die sind tot. Die sind ja. tot und kein Mensch hat heute noch, naja, stimmt auch nicht ganz, von Augustus haben wir auch einiges, das Beamtentum zum Beispiel, aber die Macht des Augustus hat doch heute mit uns nichts mehr zu tun. Mhm. Was geht uns das an? Mhm. Ne? Stimmt. Das ist beim Christentum anders. Ja. Jetzt wollte ich dir aber noch was vorlesen, obwohl sie ja letztlich in der Bibel gar nicht vorkommt, aber trotzdem ist sie wichtig. Es geht um die Palme. Das Paradies existiert, ist die Überschrift eines Artikels in Zeit Wissen von Jakob Wittmann. Nicht ohne meine Palme. Sie schenkt uns Hoffnung auf Unsterblichkeit und ein Leben ohne Sorgen. Und jetzt lese ich dir ein bisschen was draus vor. Kleine Auszüge, die hier zur Heiterkeit und zur Entspannung des Abschlusses dieser Folge dienen. Im Süden Israel, auf einem Felsplateau nahe dem Toten Meer, liegt die antike Wüstenfestung Masada. Vor mehr als 50 Jahren machte hier bei Ausgrabungen eine Gruppe von Archäologen einen überraschenden Fund. Neben verzierten Münzen und einem Panzerhemd aus Bronze holten sie auch drei Dattelsamen ans Tageslicht. In einer Kammer unter den Ruinen der Festung hatten sie zwei Jahrtausende in einem Krug überdauert, versteinert durch die dort herrschende extreme Trockenheit. Sarah Salon vom Arava-Institut für Umweltstudien im israelischen Kibbutz Ketura erfährt im Jahr 2005 von den Dattelsamen. Sie beauftragt die Botanikerin Elaine Soloway mit einem außergewöhnlichen Experiment. Soloway weicht die Samen in einem Wasserbad auf und behandelt sie mit Enzymen, wartet und hofft. Und tatsächlich, 8 Wochen später, sprießt aus einem der Kerne ein Palmenkeim. Nie zuvor war es gelungen, einen so uralten Samen zu ziehen. Ein unvergesslicher Moment, erinnert sich Soloway. Am Anfang jedoch ist der Sprössling weiß und sie muss befürchten, dass die Pflanze die Fähigkeit verloren hat, Chlorophyll zu bilden. Das wäre ihr sicherer Tod. Dann wird aus weiß aber dann doch grün und Soloway tauft ihren Schützling nach Methusalem, dem ältesten in der Bibel erwähnten Menschen. Methuselah, so heißt jetzt diese Palme, lässt die in Israel heimische judäische Dattelpalme wieder auferstehen, nachdem sie jahrhundertelang als ausgestorben galt. Stolz ragen Palmen selbst aus trockenem Wüstenboden. Sie grünen das ganze Jahr und können über 100 Jahre alt werden. Kein Wunder, dass sie früh Einzug in die religiöse Symbolik fanden. Schon die ägyptische Göttin der Jugend und der Ewigkeit trug einen Palmensprössling mit sich. Später hielten die griechische Siegesgöttin Nike und ihr römisches Pendant Victoria einen Palmzweig in den Händen. Während des Sukkot, des jüdischen Laubhüttenfestes, erinnern Hütten aus Palmzweigen an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Die Palme steht seitdem für Unabhängigkeit. Als Jesus in Jerusalem einzog, sollen ihn die Menschen mit Palmwedeln empfangen haben, was die herrschenden Römer und Sadduzäer sprichwörtlich auf die Palme brachte. Am Palmsonntag, dem Beginn der Karwoche vor Ostern, wird heute mit Palmweihe und Palmprozession daran erinnert. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, verspricht die Bibel. Heilige, die ihr Leben für das Reich Gottes ließen, tragen einen Palmenzweig, die sogenannte Märtyrerpalme, als Symbol der Unsterblichkeit mit sich. Und weil auch Normalsterbliche vom ewigen Leben träumen, zieren Zweige der Palme häufig Todesanzeigen, Trauerschleifen und Grabsteine. In einem Wettstreit der Pflanzen würden Palmen gleich mehrere Siege feiern. Mit dem längsten Blatt bis zu 25 Meter, den größten Samen bis zu 22 Kilo und dem längsten Blütenstand bis zu 7,5 Meter mit 10 Millionen Blüten. Die kolumbianische Quindio-Wachspalme ist die größte aller Palmenarten, schwindelnerregende, 60 Meter hoch kann sie werden. Die Sago-Palme hingegen passt als Bonsai auf jeden Schreibtisch. In der westlichen Welt denken wir beim Anblick einer Palme heute eher an das Süße als an das ewige Leben. Sie ist die Pflanze der Sehnsucht, der grüne Gegenentwurf zum grauen Alltag. Kaum ein Reiseanbieter, der nicht mit Plakaten wirbt, auf denen Palmen an weißen Stränden über türkisfarbenes Wasser winken. Wer sich zu Hause an einen einsamen, sorglosen Ort träumt, den erwartet sicher dort auch eine Palme. Hast du die nicht auch gesehen? Die gibt's in einem Kibbutz nahe Eilat. Wenn du Richtung Jerusalem fährst, steht diese Methusalem-Palme. Ehrlich? Die kannst du besuchen. Ja, dieser, ich habe die gesehen. Dann gibt's sie also noch. Ja, die hat's also geschafft. Ja, weil dieser Text ist von 2019. Die hat's geschafft. Ich habe die gesehen. Und es ist eine männliche. Die Palmen sind männlich und weiblich. Offenbar gleichzeitig wurde mir erzählt, eben nicht. Eben und deswegen nicht. Haben sie jetzt nebendran, eine Frau. Nebendran eine Frau gepflanzt. Haben sie. Auch so eine alte. Aber eine moderne Frau. Eine moderne Frau. Eine moderne Frau. Und das wollte ich dir noch erzählen. Das habe ich jetzt extra nachgeschaut, weil wir jetzt nach Jerusalem hochziehen. Mhm. Woher eigentlich die Reise nach Jerusalem kommt. Woher einfach das Spiel kommt, wo immer einer ein Stuhl zu viel ja, ist. Einer muss immer dran glauben und scheidet aus. Genau. Ja. Also da sind sich die Wissenschaftler nicht ganz einig. Die einen sagen, es kommt von den verlustreichen Kreuzzügen. Ja. Da hätte man dieses Spiel, weil die Leute reihenweise gestorben sind. Ja. Oder es käme erst aus dem 19. Jahrhundert, was mir jetzt etwas realistischer erscheint, weil nämlich diese Auswandererschiffe, mit die Juden nach Israel gebracht haben, so unglaublich überfüllt war, da sind die Leute dann auch auf der Reise gestorben. Und so hat man dann eigentlich aus diesem Ein makaberes Spiel gemacht, die Reise nach Jerusalem. Na gut, also auch für den Jesus geht es nicht gut aus. Wir haben die Reise heute begonnen. Allerdings, auch sein Stuhl wird dann irgendwann weggetan. Ja. Kein Platz mehr gefunden. Naja, zur Rechten Gottes halt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und jetzt sind wir mitten in der Passionszeit. Bis dann und hoffentlich sind dann auch wieder alle dabei, wenn es in der nächsten Folge zugeht aufs Abendmahl. Da wirst du uns bestimmt einiges dazu zu sagen haben. Kompliziertes Thema. Aber ich habe auch ein paar lustige Sachen. Ja gut. Tschüss, bis dann. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.